mit dem Dom. Ja, hallo, mit einem Zahn weniger und dem Tobi. Hallo und mit Zombie Marcel. Hallo, und ich habe einen Zahn zugelegt. Und mit Mab. Hallo, hallo. Wir sind alle so ein bisschen durch. Aus unterschiedlichsten Gründen, aber der gemeinsame Faktor ist Rules. Da reden wir später noch ein bisschen drüber, glaube ich. Aber der Zahnarzt war gar nicht so schlimm und du kannst auch podcasten. Wir hatten schon Befürchtungen. Ja, ich kann sprechen und es zickt auch nicht großartig. Also es war bisher toi, toi, toi. Mal gucken, es muss ja erst noch eine Runde verheilen. Das Jetlag ist auch schon abgeklungen. Ziemlich, ja. Gestern war es noch eher zombie-mäßig. Heute klassischerweise bin ich irgendwo in Mitternacht aufgewacht und dann nochmal 2 Stunden wachgelegen und danach wieder einschlafen. Also mal gucken, wie das so die nächsten Jahre wird, wenn ich da immer hin und her chatte. Oh ja, viel Spaß. Ob das dann besser wird, wenn da die Standardzeitzone in Amerika ist, wahrscheinlich nicht. Naja, mach das mit dem Fasten, das funktioniert ganz gut. Ja, doch. Ja. Doch, doch. Okay. Das einzig Gute ist, du kannst dir dann das übernächste Apple-Produkt einpflanzen lassen in deine Zahnlücke. Oh ja. iTooth. Hey, cool. iTooth. Ja. Oh, ja. Tobi hat gerade so geguckt, das mit dem Fasten. Die Essensuhr. Ist dir kein Begriff? Ah, dieses Ding. Es gibt da so eine Studie, die irgendwie an Mäusen durchgeführt wurde, zwecks der inneren Uhr quasi, biologische Uhr. Und an sich funktioniert das halt über Tageslicht. Aber es gibt halt so eine sekundäre Uhr, die halt über Nahrungsaufnahme funktioniert. Mhm. Das heißt, wenn du, ich glaube, 24 Stunden bevor du irgendwie ankommst, zu fasten anfängst und dann das erste Mal wieder isst, wenn es morgens ist, da, wo du aufwachen willst, ja, dann gibt es da so ein Reset und das funktioniert eigentlich ganz gut. Mhm. Was bei mir ein bisschen schwierig ist, weil ich bin so ein Nicht-Frühstücker. Das heißt, ich müsste dann Mittag essen, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt. Oder ich weiß nicht, ob es für mich dann überhaupt funktioniert. Ich hab's nicht doch, das funktioniert auch, wenn du nicht frühstückst. Du darfst halt nur ausreichend lange davor nichts essen. Okay. Aber ist es dann, soll ich dann Mittag essen oder soll ich frühstücken dann? Frühstücken. Dann auf einmal frühstücken. Ja, ja. Okay, weil das ist so evolutionstechnisch da einprogrammiert. Mhm. Ja, ja. Aber ich bin ein so großer Fan von Flugzeugessen. Tja, das musst du dir dann sparen. Das ist ein großer Verlust, aber. Stimmt, du darfst im Flugzeug dann auch nichts essen. Nein, das soll ja ein Flugzeugessen ist, das alles so einzeln in winzigen Portionen verpackt ist. Hm. Die Fight Club-Nummer, ich verstehe. Die man auch so gut aufkriegt, wenn man seine Ellbogen nicht bewegt. Ja, das ist so wie 30 Überraschungseier zum Mittagessen zu kriegen. Und die dann aber mit Essstäbchen essen muss. Ja, jetzt ist mir schlecht. Aber wenn wir beim Essen sind, heute haben wir Folge 176. Genau. 176 ist also eine wunderschöne Nummer. Ich habe mich nicht informiert, was das jetzt alles bedeutet, was ich vorlesen werde. Mhm. Aber es ist nicht nur eine Pentagonal Number und eine Octagonal Number. Mhm. Es ist auch noch eine Happy Number. Eine Happy Number. Und eine Cake Number. Oh. 176 ist eine Lüge. Ja, weil Cake und so. Ja. Ja. Check ich nicht. Portal war toll. Ja, alte Memes sind alt. Gibt's denn Portal 3 irgendwann? Ich hoffe nicht. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Mit Harrison Ford? Zusammen mit Half-Life 3 vielleicht im Bundle. Und du, ach, den gab's ja schon. Crickets, ja. Gut, fangen wir einfach mit der Agenda an dieser Stelle. Wo wir uns gerade irgendwie ins Leere gequatscht haben. Es gab diese Woche einen Android-Bug, der sehr viel Presse generiert hat. Unter anderem wurde er als der Android-Superbug bezeichnet. Superbug. Und zwar ist das Ding, es gibt diesen Bug in Android bis 4.3, glaube ich. Von 2.3 bis 4.3. 2.2 bis 4.3. Dieser Bug kann dazu ausgenutzt werden, dass man quasi über die Certificate Chain seine App-ID quasi faken kann. Also man kann das App-Zertifikat so verändern oder so bauen, dass man aussieht, als wäre man Adobe Flash. Okay. Zum Beispiel. Und jetzt gibt es das Problem, dass in Android hardgecodet sozusagen Flash schon mal Rechte hat. Das darf natürlich automatisch sich als Plugin in alle anderen Apps reinladen. Mhm. So, das muss man nicht extra autorisieren, sondern das darf das einfach. So, und das ist natürlich jetzt irgendwie potenziell ist das doof. So, weil wenn du dich überall als Plugin rein installieren kannst, ohne irgendwie Nachfrage, user-interaktionstechnisch, dann ist halt irgendwie das Scheunentor offen. Und der Vektor ist dann echt Flash jetzt an der Stelle, das finde ich ja so unter anderem, also es gibt ironisch. Halt, es gibt halt mehrere hartgecodete Sachen, die verschiedene Rechte hartgecodet haben, also Flash hat halt dieses Plugin-Recht, dann gibt es irgendwie NLM, glaube ich, keine Ahnung, was es ist, das kann auf jeden Fall dann auch RFID und so Kram. Es gibt da mehrere Profile, die man faken kann, sozusagen. So, und das ist jetzt natürlich, hat große Aufregung generiert und irgendwie auf der einen Seite haha und auf der anderen Seite oh oh. Ist aber alles halb so wild, stellt sich raus. Weil? Weil es gibt ein sekundäres Dings. Das nennt sich Verified Apps, glaube ich. Das gibt es seit 2.3. Und es überprüft eben genau solche Fälle von Apps, die sich fishy verhalten und die da irgendwie sich Rechte zu Rechte claimen, die sie eigentlich haben dürften. Und da fällt das alles rein. Das müsste man von Hand abschalten. Dann wäre diese Sicherheitslücke tatsächlich schlimm. Aber okay. Und es ist auch nicht so, dass es das wie auf iOS 2.3 sowas wie Jailbreaker gibt, wo man so eine Subgruppe von, so eine große Android-Zielgruppe, die mir das standardmäßig ausschaltet. Das hört sich nicht so an. Also ich habe ein bisschen Presse dazu gewälzt und das sieht tatsächlich so aus, als wären halt irgendwie die meisten Devices, die mindestens 2.3 installiert haben, und das dürften ja fast alle sein, relativ sicher vor diesem Bug. Und warum ist das dann so jetzt so laut geworden? Es war Black Hat, oder? Es war Black Hat. So, genau. Ja, und diese Blue Box Security Firma, die das halt entdeckt hat, hat das halt auch schön Marketing-PR-technisch gelöst und halt irgendwie so, oh, alle, betrifft alle bis 4.3 und so und inklusive 4.3, und das hört sich halt toll an. Und die Sicherheitslücke ist ja auch da, aber dass es halt ein sekundäres Auffangnetz gibt, das halt. Das hält. Ja, das hält, das ist halt dann hinten runtergefallen. Ach ja, die Security-Szene. Ja. Es ist halt, das Problem ist halt, Security und vor allem Security Research ist halt ein schwieriges Thema. Es gibt nicht viele Leute, die viel davon verstehen. Und in der Presse kann man das halt meistens nicht so erschöpfend behandeln, dass es irgendwie sinnvoll aufgenommen wird. Und dann bleiben halt irgendwie so diese großen Schlagzeilen übrig und alle haben irgendwie Angst. Aber es ist im Wesentlichen halt nur Wolf gerufen worden und man weiß nicht, kommt er oder kommt er nicht. Ja. Was ist eigentlich so, wie viele Apple-Viren gibt es eigentlich inzwischen? Ja. Was sollten sich schon eine McAfee installieren? Nee, Scheiße. Irgendwas. McAfee. Ich höre auf mit McAfee. Ich erinnere mich immer noch McAfee so, das war so mein Todesstoß für den Gravis hier in München, weil ich habe meiner Mutter ein MacBook gekauft dort und die haben mir einen Virenkiller mit beigelegt, glaube ich, zu 10-3 Zeiten oder sowas. Und ich habe gedacht, so, fuck you. Ja? So. Ja, aber das war das letzte Mal, dass ich etwas damit einkaufe. Genau. Gefühlte Sicherheit auf so ein Ding. Das ist auch so ein Eck, wo Android schon ein bisschen weiter ist als iOS. Also gerade in diesem Eck, wo man dann ein bisschen aus der Sandbox raus darf und Flash so sein Flash an andere Apps anbieten kann und so, was mit dem neuen iOS ja auch so ein bisschen wird. Ja. Aber ich glaube, da ist sollte man als Apple, als iOS-User gar nicht so laut lachen, weil blüht uns allen noch. Naja, mal gucken, wie gut das Apple dann gelöst hat und wie weit das ausgenutzt wird. Es gibt, also Malware ist schon ein größeres Problem auf Android tatsächlich, aber es ist halt auch nicht so schlimm, wie man dann gerne mal liest. Ja. Und der Mechanismus jetzt bei iOS 8 ist echt gut. Ja, muss ich jetzt musst du jetzt sagen. Muss ich jetzt sagen. Nee, aber wir leiten das direkt an deinen Manager weiter, keine Sorge. Danke. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Nee, aber es ist ja wirklich so, ich meine, die Tastaturen zum Beispiel bei Android sind schon auch so ein Ding, die gerne nach Hause telefonieren wegen allem und jedem und so Ecken. Das ist schon alles gut abgedichtet. Mal gucken, was kommen wird. Es wird bestimmt irgendwas kommen. Und sei es nur was große Schlagzeilen macht. Eben, also vielleicht eben auch so, weil die Tastaturen können, glaube ich, auch dem User fragen, ob sie nach Hause telefonieren dürfen. Und dann Tastaturen, nice. Genau, ja, es ist ein Passwort, aber zum Passwortfeld darfst du zum Beispiel gar nicht in so Geschichten. Also wenn es ein Passwortfeld ist, dann darfst du deine Custom-Tastatur gar nicht benutzen, was ein bisschen, ich glaube, für OnePassword ein bisschen ein Problem war, aber die machen das, glaube ich, hauptsächlich über so Web-Interface-Gedöns. Haben sie jetzt auch was released? Ja, die haben also auch was released, jetzt eine Erweiterung für Browser. Also da geht schon was, aber also man muss halt dann um diese Security-Maßnahmen immer drumherum arbeiten und das nervt dann auch und man will ja eigentlich Dinge erledigen und das ist immer so ein Kosten-Nutzen. Nee, ich meine, die Geschichte, dass du auf dem Mac, wenn du eine App runterlädst und die starten willst, erstmal gesagt hast, nö, der Entwickler hat das nicht gesigned, geh mal weg. Und dass es trotzdem geht, wenn du Rechtsklick mit Öffnen machst oder über das Startmenü, ist ja auch eine okaye Lösung, aber meine Mutter wird es dann nicht öffnen von sich aus. Also, der kann ich nicht sagen, lad mal das, ja, wenn der Entwickler nicht signed. Und so Geschichten. Also es ist halt immer so für und wieder. Mal gucken, wo da die Reise hingeht. Mhm. Tja. Kommen wir zu den großen Indie-News dieser Woche. Und zwar hat SimoGo das neue Spiel, an dem sie arbeiten, irgendwie announced. Wir erinnern uns, SimoGo kennen wir von The Yearwalk und von Device 6. Und echt, das sind nochmal die gleichen. Das sind die gleichen, ja. Device 6 war für mich der totale Flop. Zwei Hits in einem Jahr. Und Yearwalk war der Knüller. Für dich? Ja, für mich. Jetzt wäre ich ähnlich, aber... Für mich war Device 6 zugänglicher, das habe ich durchgespielt. Yearwalk fand ich von der Stimmung toll und habe abgebrochen, weil die Rätsel mir zu... Mir war halt die Schreibe in Device 6 irgendwie nicht stark genug, um das Ding zu tragen. Das neue Ding heißt The Sailor's Dream. Sieht sehr hübsch aus. Sieht sehr hübsch aus. Das habe ich auch schon. Selbst der Schriftzug alleine hat mich schon zum Weiterklicken und die Screenshots angucken so bewegt. Also, Wenn man das so liest, dann wirkt es so ein bisschen, als wäre es eine Mischung aus Yearwalk und Sailor's Dream. Also sie haben da irgendwie auch so diesen overarching, also diese Idee von, dass sie Spiele in Dreierzyklen releasen. So ihre erste Dreierzyklus war irgendwie Cosmos Spin, Bumpy Road und Beat Sneak Bandit. Beat Sneak Bandit kennt man vielleicht auch noch von früher, so wenn man sich dran erinnert. Und jetzt irgendwie der aktuelle Dreierzyklus ist dann eben Yearwalk, Device 6 und The Sailor's Dream. Und Sailor's Dream soll so ein bisschen Yearwalk und Device 6 miteinander verbinden, was so die Art des Spiels angeht. Und da bin ich ein bisschen gespannt. Also so, was man halt momentan sieht, ist so das schöne Grafikdesign und die Yearwalk-artigen Sachen, um es mal so zu sagen. Das ist ja von Screen to Screen laufen und so Rätsel, die so ein bisschen in der Luft hängen. Die Frage ist halt, wie weit kann die Schreibe da mithalten? Also ich denke, es wird auch viel Text drin sein, zumindest klingt es so in der Beschreibung. Und dann ist halt die Frage, inwieweit der Autor das dann irgendwie reißt. Ja, das war bei Device 6 für mich eine der großen Schwächen. Ja. Ja, aber es sieht auf jeden Fall sehr schön aus und ich bin gespannt. Weiß nicht, Marcel, was ist dein Eindruck? Ich freue mich auch drauf. Ich zucke immer zusammen, wenn ich dann lese, es gibt keine Puzzles. Bei Gun Home hat es ja gut funktioniert. Also man kann das sehr, sehr gut auffangen, wenn das storytechnisch funktioniert und Interesse weckt. Das muss halt funktionieren. Also für mich war ja Yearwalk auch ein Spiel ohne Puzzles, weil die Puzzles so obskur waren, dass ich gar nicht gemerkt habe, was ist jetzt eins und was nicht. Ja. Und da habe ich halt dann aufgehört, weil ich mich gelangweilt habe. Da wird bei dem Neuen wird sicher die Grafik erstmal ein bisschen länger tragen. Und wenn es in mir die Neugier schafft, diese Welt zu entdecken, dann könnte das gut funktionieren. Und ich frage mich halt auch immer, was bedeutet, es gibt keine Puzzles. Ja. So, weil also in den meisten Fällen heißt das, es gibt keine Puzzles in dem traditionellen Sinn, in dem wir Puzzles verstehen. Dafür gibt es aber diese Puzzles hier. So, also allein wenn ich mir diese Screenshots angucke hier so mit den Gläsern und den Fireflies in den Gläsern und irgendwie Lampen in einer Reihe, dann denke ich sofort, da ist ein Puzzle. So. Keine Ahnung, also ob so das dann auch so intendiert Puzzles ist. Wahrscheinlich ist damit gemeint. Das, was man halt so aus Adventure Games kennt, du musst A mit B benutzen, um C zu erreichen. Ja, aber ich denke, die Übergänge sind an der Stelle auch so ein bisschen fließend. Ja. Ich bin gespannt. Also das sieht auf jeden Fall so aus, als würde ich die gerne mal laden. Wir sind gespannt. Gibt es ein Release-Date? Ich glaube, sie haben noch nichts dazu gesagt, wann es kommt. Nee. Das dauert ja auch ein bisschen, ja, sowas zu entwickeln. Und es wirkt auch aufwendiger als die letzten beiden. Vor allem grafisch. Gut. Dann geht diese Woche so ein bisschen die App-Store-Ernüchterung um. habe ich das Gefühl. Angefangen hat das mit dem Blogartikel von Jeff heißt er, glaube ich, oder? Ich habe vergessen. Wie heißt er denn? Jared Sinclair. Ah ja, den habe ich gleich drunter verlinkt. Ah, den hast du drunter verlinkt. Du auch anklicken. Gut, gut. Über Unread. Wir erinnern uns, Unread, ein RSS-Reader für iOS. Und der hat halt so ein bisschen Zahlen veröffentlicht und ist eher so ernüchtert von der Reaktion auf sein Projekt. Obwohl er halt sehr guten Coverage, gerade was Blogs anging, hatte und auch gefeatured wurde, ist er mit den Verkaufszahlen nicht zufrieden. Und ich weiß nicht, also dieser Blogartikel wurde sehr viel rumgereicht und hat auch sehr viel Aufmerksamkeit erfahren. Ich weiß nicht, ob ich überall mit ihm so d'accord gehe, vor allem in den Annahmen, die er trifft. Aber so grundlegend trifft er irgendwie schon eine Wahrheit in seinem Fazit dann, glaube ich. Was ich ganz gut an dem Blogartikel fand, war, dass es doch eine sehr typische Entwicklung zeigt. Hm. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist der durchschnittliche App-Entwickler, weil der durchschnittliche App-Entwickler verdient wahrscheinlich noch weniger an der App. Hm. Aber so diese Kurven und wie sich eine App im Laufe der Zeit verhält, ist schon, glaube ich, sehr exemplarisch. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich mit ihm, ob ich damit einverstanden bin, dass er sagt, hier so RSS-Reader sind ein Riesenmarkt und da könnte man jetzt noch mehr und bla. Also ich glaube, er hat seine Nische schon sehr gut abgegrast. So, also das ist ein Punkt, den ich da auch sehe. Also es ist, RSS-Reader bleibt ein obskures Ding und das ist eher mit seitdem Google Reader nicht mehr existiert, ist es noch obskurer geworden. Es war mal eine Zeit lang sehr, sehr hip, also ja. So Brent Simmons in der Newswire-Zeiten, da gab es mal so einen Peak, wo das alle interessiert hat. Inzwischen ist RSS-Reader selber einfach nicht ein sinnvoller Markt. Dann also, es gab einfach dann eher noch so, wie heißt das Ding, Flipboard. Die ganzen Mix. Schön, Grüße an Raphael, hör wahrscheinlich zu, aber... Also diese ganzen Apps, die dir kuriert News bringen in irgendeiner Form, die eigentlich RSS-Reader sind mit einem anderen Kleid, die haben, glaube ich, beim normalen Konsumenten gewonnen und die Nische, also hat irgendwie 32.000 Stück verkauft. Ich weiß nicht, ob es so viel mehr Leute gibt, die RSS-Reader auf dem Ding verwenden. Also ja, vor allem, also es gibt halt auch schon gute Konkurrenz. Eben. Reader mit Doppel-E ist ja irgendwie auch relativ groß. War da schon lange da, hat schon immer funktioniert, ist gut, verwende ich auch noch. Ich suche ja nicht mal nach anderen. Also Unread habe ich mir nicht mal angeguckt, weil es deckt halt mein Ding ab. Ja, und gerade RSS hat halt so ein bisschen den One-Two-Punch des Todes bekommen. Einerseits dadurch, dass Google halt Google Reader gedroppt hat und andererseits dadurch, dass Apple RSS aus dem Betriebssystem rausgeworfen hat. So, wir erinnern uns irgendwie, das war vorher in Mail integriert und in Safari und dann flog Sprotzel plötzlich raus. Jetzt in Yosemite ist es wieder drin, aber in Safari ist es wieder drin in der Reading List. Okay. Das ist praktisch. Ja, aber es ist halt eine Version rausgeflogen und dadurch hat es halt auch so ein bisschen irgendwie an Relevanz verloren für viele, denke ich, also vor allem massenmarkttechnisch. Und ja, also deswegen ist es halt irgendwie schwierig zu sagen, das ist jetzt alles richtig an Annahmen, die er trifft. Aber ich denke so, gerade das, was Marco Arment in seinem Artikel dann schreibt über AppRot, das stimmt schon, dass es halt schwieriger wird, Apps zu pflegen und auf Qualität irgendwie an allen Ecken zu achten, weil eben der Konkurrenzdruck so hoch ist und weil irgendwie auf Qualität im Zweifel das ist, was als erstes halt irgendwie hinten runterfällt. Das fand ich ganz spannend an dem Artikel, weil ich habe außer dem Titel Unread mir gar nicht durchgelesen, was ist das überhaupt für eine App. Das hat mich gar nicht so interessiert, weil ich finde tatsächlich, dass so dieses Marktverhalten von einem Softwareprodukt auf Mobile schon gut übertragbar ist auf andere Fälle. Also du hast diesen riesen Spike am Anfang und dann geht's auf ein relativ niedriges Niveau runter, das dann relativ stabil bleibt auch, aber du machst halt eine unglaubliche Menge, einen unglaublichen Batzen von dem gesamten Geld in den ersten paar Wochen. Hm. Ja. Aber irgendwie finde ich es auch komisch, dass es da mittlerweile so viele Indie-Szenen gibt, die alle nichts voneinander mitkriegen. Also ich habe so den Artikel von Brent Simmons dann gelesen, der sich ja so ein bisschen gesagt hat, es gibt diese Indie-Szene auf dem Mac und es gibt ganz wenig Indies auf iOS. Mhm. So, und seine Beispiele für Indies auf iOS waren halt alle App-Entwickler. So. Er hat Spiele hat er überhaupt nicht auf dem Plan gehabt, irgendwie in seinem Artikel. Und das sieht auch nicht so aus, als wäre das irgendwas für ihn, wo er sagt: So, da gibt es ja auch noch Indie-Entwickler, irgendwie die Spiele machen auf iOS. Das ist irgendwie, da sind so zwei Indie-Szenen, die irgendwie komplett isoliert sind voneinander, habe ich das Gefühl. Ja. Also was mir noch aufgefallen ist bei diesem AppRoad-Artikel ist eigentlich, also einerseits, dass er selber geschrieben hat, dass er für Instacast damals Instapaper. Sorry. Dass er bei Instapaper damals echt 3 Monate gebraucht hat, um was Release-fertiges zu machen. Und jetzt bei Overcast ein Jahr. Also da spiegeln sich mehrere verschiedene Sachen wieder. Also ich glaube, was gar nicht so konkret abgedeckt ist, ist, dass die Erwartungshaltung an der App viel größer ist als vor Jahren. Also wenn man damals hat man so einen Zweck und dann 2 Screens und das hat was Sinnvolles gemacht, fertig ist die App. Inzwischen hast du allein so viele Features, die du an sich unterstützen willst, wenn du irgendwas machst, egal was es denn ist, dass also die, obwohl die Libraries besser sind und das System besser unterstützt, du musst einfach auch noch viel mehr tun. Ja, so, sei es die Universal-Version, ja, die man dann damals auch noch nicht brauchte, weil es gab noch nicht mal ein iPad. Der Aufwand, um eine runde, saubere, schöne App zu machen, ist einfach schon allein höher geworden. Und ich finde, das spiegelt sich ein bisschen auch wieder, weil Instapaper ist jetzt auch nicht so die App, die nichts tut inzwischen. Aber was am Anfang... Halt, was halt auch reinspielt, es gibt halt mittlerweile in jeder Nische Konkurrenz. So, also da ist ja Overcast heißt es, oder? Ja. Irgendwie das beste Beispiel. Das kommt halt irgendwie in die Podcast-Nische rein. Und die Podcast-Nische ist halt im Prinzip auch schon an allen Ecken bedient. Also wir hatten das ja auch letzte Woche, glaube ich, vorletzte festgestellt, ist ein schöner Podcast-Client, aber brauchen wir nicht, weil wir haben ja irgendwie schon, Castro. Also bei mir ist es Castro. Ja, bei mir auch. Und es war eine Zeit lang mal Instacast, wahrscheinlich könnte man das auch wieder angucken. Ich will aber gar nichts mehr angucken, ich will was benutzen. Ich bin echt der Konsument geworden an der Stelle. Wenn eine App genug tut und mir halbwegs gefällt, dann passt das. Und dabei geht es mir gar nicht um den Preis. Ja? Ich würde Castro oder Overcast auch $10 kaufen, wenn ich weiß, es tut so was. Und vor allem, wenn es halt eh was ist, wo ich weiß, das benutze ich regelmäßig irgendwie über einen gewissen Zeitraum, dann ist mir das auch irgendwie, dann wäre mir das auch viel mehr Geld wert im Prinzip. Ja. Aber das ist halt das andere Problem. Also den Preis haben wir unser Kollektiv kaputt gemacht an der Stelle. Das heißt, jetzt geht's eigentlich nur noch über die Lotto-Geschichten. Also jenseits von Omni und Apple, obwohl Apple selber ja auch nicht mehr großartig, verlangt ja kaum mehr jemand was über die $10. Bei den Adventures noch, die Telltale-Dinger, die kosten in Summe noch relativ viel. Ja, und Square Enix. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Die Square Enix, also es gibt ein paar, die machen es noch und für die funktioniert es auch. Ich meine, wir sind ja mit Carcassonne auch hochpreisig vergleichsweise. Inzwischen, ja. Und muss man aber eigentlich auch sein, wenn man kontinuierlich ein sauberes Produkt abliefern will. Also wenn man bei Carcassonne nicht die Basisumsätze hätten durch den Preis auch, dann ging es uns da auch ganz anders. Und dann würde man vielleicht nicht mehr noch die nächsten 4 Erweiterungen machen können wollen. Ja. Weil das wird auch weniger. Ja. Und das ist eigentlich das Schlimme, weil der Markt ja eigentlich größer wird in irgendeiner Form, so ständig. Aber ja, man merkt schon auch, dass das alles weniger wird. Das ist eine schwierige Geschichte. Ich mag eigentlich diese Lotto-Nummer nicht. Also das ist das, was ein bisschen bei rauskommt, was auch am Anfang bei uns, wie wir auf Mac angefangen haben, halt überhaupt nicht so war, weil wir haben halt für OS X entwickeln angefangen. Da gab es kaum native Software. Da hätte man auch irgendwas anderes machen können und das wäre halt auf alle Fälle Aufmerksamkeit bekommen. Und wir haben sie damals verschenkt. Das wollten wir halt auch nicht so auf Business machen. Ja, da haben wir auch ein paar Schnitzer gemacht, dann im Verhältnis, aber haben es ganz gut hinbekommen. Und im Endeffekt wollen wir uns, glaube ich, auch nicht beschweren, aber die Realität ist durchaus so, wenn man jetzt da neu einsteigt, man sollte wissen, dass es ein Glücksgeschäft ist. Man hat es schon schwer. Also man hat es schwer, wenn man schon einen Fuß in der Tür hat und einen Fuß in die Tür zu bekommen, ist dann nochmal schwerer. Also es ist halt definitiv nicht mehr so wie früher, dass man irgendwie, wir haben die Geschichte schon 1000-mal erzählt, aber dass man irgendwie auf Version Tracker gucken konnte, was kommt denn heute oder was kam denn diese Woche für den Mac raus und tatsächlich in 2 Bildschirmseiten halt alles durchgescrollt hatte, inklusive aller Updates, die kamen. Ja, also die Zeiten sind vorbei. Was ich an dem Artikel aber auch noch interessant finde, ist so, dass er auf der iPad-Seite guckt eigentlich und dass sich da wenig tut. Und da muss ich so halbwegs zustimmen. Also bei den Apps, die ich so benutze, die gehen halt, aber es ist jetzt, also die einzige, ich habe letztes Mal wieder ein bisschen durchgeguckt und das fand ich echt ganz schick, also wenn man wirklich um Produktivitäts-Apps geht, wie hieß das Ding? Concepts, die hat ein ordentliches Update bekommen und das ist eigentlich ein ziemlich geiles Teil. Muss ich irgendwann, habe ich das mal vorgestellt auch? Das ist das Skizzending, oder? Genau, das ist das Skizzending, ja, ja. Mit dem man so... Das habe ich mal vorgestellt, glaube ich. Du hast es vorgestellt, okay. Ja, auf alle Fälle, mit dem man sich eben so Hilfslinien immer wieder so zurechtlegen kann und dann relativ saubere Skizzen mit dem Ding malen kann, was ansonsten ja eigentlich wegen ein bisschen zu dicker Finger und zu ungenauer Toucherkennung nicht so gut geht. Ja. Das fand ich super und das hat ein Top-Update bekommen, aber das kostet halt auch einiges, glaube ich, so ein 10er oder so. Und das 15. ist halt auch iPad-only. Ist iPad-only und gut. Ja, ja, aber was hat Marco Arment richtig bemängelt, ist halt irgendwie, dass gerade so iPhone-First-Apps halt meistens die iPad-Variante dann irgendwie so ein bisschen vernachlässigen. Also das erste Beispiel, das mir einfällt, ist Tweetbot. Ja, also, ja, ja. Na gut, für Tweetbot lohnt sich es halt einfach auch wahrscheinlich nicht. Ja. Mit Tweetbot kriegt ja auch so kaum Updates. Obwohl Tweetbot ist für mich eigentlich die Referenz iOS 7-App. So. Die sich den Style genommen haben, versucht haben, möglichst ihr eigenes Ding trotzdem noch draus zu machen und das in der schicken Art und Weise und nicht nur irgendeine Anpassung. Also da ist für mich immer noch Tweetbot der Knüller und ist auch der einzige Twitter-Client, den ich irgendwie hernehmen will auf dem Gerät inzwischen. Ja. Trotzdem keine iPad-Version. Ja. Ja, wir behalten über als Fazit, die fetten Jahre sind vorbei. Was ich auch interessant finde, ist, dass ich habe das Gefühl, Polishen lohnt sich einfach gar nicht. Weil wenn man sich anschaut, was jetzt normale Menschen auf ihrem iPhone drauf haben, da könnte einem schlecht werden, was die für Müll benutzen. Zum Teil natürlich, weil es kostenlos ist. Und das ist halt deine Konkurrenz. Die ist scheiße, die ist kostenlos oder saubillig. Die Leute ertragen sie trotzdem, weil, keine Ahnung, der Preis kaputt ist und sie Kummer gewohnt sind. Und deswegen lohnt sich so dieses Erfolgsmodell, ich mache eine App, die eine Sache wahnsinnig gut macht und die ist poliert und an jeder Ecke eine runde Sache, lohnt sich irgendwie gar nicht so. Also so dieser der Cut-off, ab dem sich mehr zu polieren und mehr zu verfeinern nicht mehr lohnt, der kommt viel früher als zum Beispiel bei einer Mac-App. Also finde ich, es kann jetzt sein, dass es meine subjektive Wahrnehmung ist, aber ich glaube, dass auf Mac die Leute da wesentlich pickier sind. Wobei, ich weiß nicht, wo da der Trend auch hingeht, aber du erwähnst das gerade und da fällt mir was ein. Es gab diese Woche nämlich auch ein Interview mit dem Entwickler von The Room. The Room 2 jetzt auch für PC kommt. Und der hatte auch so ein bisschen gesprochen über irgendwie den Mobile-Markt und irgendwie wie dieses Gaming auf Mobile schon fast kaputt ist. Mhm. So. Und das war für mich total erschreckend, weil er meinte, so mit 2 Euro, da ist man hochpreisig, ja, weil man irgendwie erwartet wird, dass alles umsonst ist. So. Mhm. Und wenn du halt irgendwie überlegst, so, also er hat sich auch sehr drüber beschwert und irgendwie sehr starke Worte gefunden für seine Frustration damit. Aber so, wenn du dir überlegst, so, dass irgendwie ein Spiel wie The Room für 2 Euro teuer ist, ja, weil irgendwie man erwartet, es wäre umsonst. Ja. Da ist schon, da hängt schon ein bisschen was schief. Ja, da habe ich übrigens noch Zahlen, was mich total irritiert hat. Black hat sich offensichtlich häufiger verkauft als Threes. Echt? Ja, Threes hat irgendwie ziemlich, also gerade durch die ganzen Klone. Aber Black ist doch nur iPad, oder? Nee, auch iPhone. Es war am Anfang nur iPad und kam dann. Funktioniert das gut auf dem iPhone mit dem Also Black wurde halt sehr viel gefeatured von Apple, hat da, glaube ich, relativ viel gut gemacht. Stimmt, das war eigentlich immer gefeatured. Ja, ja. Und Threes hatte halt das Problem, dass sie gerade den Anfang halt komplett an Klone verloren haben. Also ja, die waren den Anfang. Der Herr Pritloff hat in seiner letzten Sendung gemeint, dass er 2048 immer noch spielt und dass er mit Threes nichts anfangen kann. Ich sage jetzt dazu nichts. Nee, aber das war halt, also das Problem von so einem Schieß war tatsächlich, dass sie halt den Anfangsspike so die ersten 4, 5 Tage hatten und dann halt diese 2048-Sache ihnen schon einen Strich durch die eben wichtigen ersten paar Wochen gemacht hat. Und ich glaube, davon haben sie sich nie wirklich erholt. Und gefeatured wurden sie auch relativ spät erst dann, glaube ich. Insofern, ja, wundert mich jetzt nicht, dass Black sich da besser verkauft hat. Hätte ich dir aber so aus dem Bauch nicht gesagt. Hätte ich gesagt, Black ist irgendwie ganz nett und Threes macht auf Dauer Spaß. Ich fand Black toll, aber Threes spiele ich halt immer noch. Nach einem halben Jahr und das schafft kaum. Threes ist ein Kleinod, wie auch so richtig schön im App Store steht. Bevor wir dann zu unserem eigenen Kleinod kommen, schieben wir noch eine Diskussion über Amazon und Hachette ein. Der Hintergrund ist ja, dass Amazon den Verlag Hachette so ein bisschen am langen Arm verhungern hat lassen und dann konnte man plötzlich nicht mehr das neue Buch von der Rowling preordern und dann sind die Lieferzeiten plötzlich total lange gewesen für Hachette und Amazon hat halt da seine quasi Monopolstellung ausgenutzt oder seine Marktmacht ausgenutzt und man wusste lange irgendwie gar nicht, worum es so richtig ging. Also um Geld, das war klar, aber wie genau, wusste man nicht. Ja, und Amazon hat jetzt so eine Erklärung dazu auch veröffentlicht, die natürlich sehr Amazon-freundlich ist. Weil steht da drin, es geht eben darum, dass E-Books irgendwie günstig sein soll und wir wollen ja eigentlich nur das Beste für alle, inklusive den Autoren und den Verlagen. Und unser Augenmerk liegt irgendwie darauf, dass wenn du die Bücher irgendwie billiger machst, dann kannst du mehr davon verkaufen und unterm Strich hast du halt mehr verkauft und auch mehr Gewinn. Sie rechnen das eben durch. So, hier mit einem Preispoint von $15 verkaufst du so und so viel, was dann im Endeffekt so und so viel Gesamtgewinn bedeutet. Und mit einem Preispoint von $10 verkaufst du halt viel mehr. Und irgendwie 1,7-fach. Und das ist halt dann trotzdem mehr Geld unterm Strich als, und das ist halt irgendwie alles sehr Amazon-freundlich. Es gibt einen Artikel auf Mac Observer, der das so ein bisschen auseinandernimmt. Und der halt vor allem dann auch so ein bisschen die Publisher-Seite noch beleuchtet und an sich halt irgendwie erstmal drauf Wert legt, dass Publisher ja schon auch einen Job machen, der ganz sinnvoll ist. Also vor allem, was halt so in der Buchbegleitung und Redigation und so weiter angeht. Und auf der anderen Seite halt auch klarlegt, dass Amazon halt außen vor lässt, dass du halt, wenn du die E-Books billiger machst, dann auch den Printabsatz irgendwie verlierst als Verlag und als Autor und halt so die zusätzlichen Einkommen, die da über den E-Book-Markt passieren, halt schon auf Kosten der Printsachen gehen. Was halt jetzt für den Autor und für den Verlag nicht bedeuten, dass sie mehr Geld bekommen. Umgekehrt aber für Amazon bedeuten, dass sie mehr Geld bekommen, weil sie eben von dem E-Book-Handel mehr Prozente bekommen als von dem Printhandel. Und ich habe den Artikel noch nicht ganz durchgelesen, aber er sagt auch so, sein Verdacht ist einfach, 9,99 ist das, was Amazon als Painpoint der Publisher sieht und denkt, so das können wir rausholen und auch darauf kriegen wir sie. Ja. Und was mich an dem Amazon-Artikel ein bisschen, also der Statement. PM von Amazon ein bisschen gewundert hat, war, ich meine, klar stellen sie es hin, dass sie sind die Vernünftigen und wäre ja für alle besser und Hachette sperren sich da halt aus irgendeinem Grund. Und dann schreiben sie ja, wir würden ja am liebsten 35% dem Autor, 35% dem Publisher und wir behalten 30 machen. Und das lösen wir so, dass wir dem Publisher 70% geben und die verteilen das dann. Also kompletter Bullshit, Nicht-Aussage. Ob wo die anscheinend damit gut aussehen wollen, weil sie so nett zu den Autoren sind, keine Ahnung. Also irgendwie der Ton von dieser PM, der hat mich sehr gewundert. Ja, und vor allem halt auch so dieses, warum kriegt Amazon eigentlich diese 30% und warum ist das weniger schlimm, wenn Amazon 30% bekommt, als wenn der Publisher jetzt 40% bekommt? Also, ich weiß nicht. Ja, das ist sowieso auch so eine Frage, also, weil 30% beim E-Book-Markt finde ich jetzt schon eine relativ steile Marge. So an sich. Also, ich meine, bei der App-Geschichte ja eigentlich genauso im Nachhinein, weil. Ja, aber also so 1:1 vergleichen kannst du es halt auch nicht, weil irgendwie du hast halt keinen Publisher noch zusätzlich. Also meistens, manchmal schon. Aber so App und Games Publishing da ist es jetzt nicht so, als würde man da irgendwie. Ja, aber trotzdem, also die 30% sind auch das, was Apple nimmt. So. Ja, ja. Also das ist so, es ist trotzdem auch schon, es ist in Summe schon relativ viel, weil du, ja, klar, irgendwie so, weiß nicht, so, denke so 15% kannst du mal in diese ganze Finanzabrechnung schon auch reinstecken, aber dann hast du halt immer noch die anderen, die du mit ein bisschen Distribution und ja, Reviews, die wir eh nicht haben wollen eigentlich, aber die halt stattfinden und dann. Also insofern, die 30%, die Apple nimmt, sind jetzt auch nicht schick. Die sind auch steil, aber ich habe das Gefühl, dass im E-Book-Markt diese 30% mit Amazon halt noch steiler sind, vergleichsweise. Ja, das habe ich irgendwie auch und ich weiß gar nicht, ich kann dir gar nicht genau sagen, wieso, weil die Datenmengen kleiner sind, weil man es nicht so kontrolliert, weil die... Da ist irgendwie, also einerseits, ja, das müsste man mal auseinanderpflücken, warum man dieses Gefühl hat. Das hat was mit Gatekeeping zu tun und irgendwie... Also, mir geht's auch so. Dass es da irgendwie einen analogen Gegenpunkt gibt, glaube ich. Also es ist, glaube ich, mehr so eine Bauchsache. Ja. Amazon sitzt halt auch auf der Plattform. Also ja. So aber Apple ja auch. Aber die haben halt auch noch die Hardware. Und aber, naja, aber genau. Amazon ja auch. Und es ist, ist beides sehr vergleichbar. Ja. Und, du kannst halt ein Buch, kannst du von jedem Barnes & Noble sonst wie bestellen, aber Kindle E-Books kriegst du halt erstmal von Amazon. Und was anderes auf dem Kindle zu tun geht schon, ist aber umständlicher. Und Amazon hat ja diese, hat ja eigentlich in der Vergangenheit schon immer seine Marktmacht brutal ausgenutzt, um da schon ziemlich üble Dinge an Margen und an Gebühren, was sie kriegen, durchzusetzen. Also ich habe mal so Self-Publishing angeschaut auf Hulu, glaube ich, heißt das. Ja. Und die haben halt so eine Aufschlüsselung, wie viel Prozent kriegt der Verlag, wie viel, so also ein bisschen Flat-Anteil und ein bisschen prozentualen Anteil und hast dann irgendwie so, ich glaube, über die Hälfte, was der Verbraucher zahlt, kriegst du dann. Ja. Okay. Also das war recht human. Dann, genau, und es gibt dann diesen Haken und auf Amazon veröffentlichen und der verdoppelt deinen Buchpreis. Ja. Und das kostet aber dann überall so viel, weil Amazon hat ja dieses Ding... Darf nirgendwo billiger sein. Du darfst nirgendwo billiger sein. Und es gab ja auch mal diesen... da hat einer jetzt zwei Kapitel ganz von raus seinem aus Buch der Nummer. Das war doch das, was bei iBooks vorgeworfen war, ne? Dass die Preise... Das ist Preisfixing, das war doch das, was gegen die iBooks ging. Bei Amazon ist das auch schon immer so, oder ja, was? Ja, nein, anders. Kompliziert. Kompliziert. Okay, gut. Ich blick's nicht mehr, aber die machen alle ziemlich fieses Preisfixing in alle Richtungen. Ja. So. Jedenfalls, Amazon hat, es passt halt in ein ganz anderes Muster von Amazon, die nicht allen das Gute wollen, sondern in das Muster von dem Amazon, die halt für sich einen Riesenteil vom Kuchen haben wollen und das auch mit allen Mitteln durchsetzen. Was ja auch interessant ist, dass Amazon gerade nicht so hinterherkommt mit seinen Gewinnen. Da gab es ja letzte oder vorletzte Woche einen großen, also immer mehr Umsatz, aber so jetzt ist wieder, also ich glaube im Kontext auch mit dem Fire Phone und so gab es da ein paar Artikel, die habe ich jetzt leider nicht verlinkt, aber ich habe sie so ein bisschen überflogen und tja, die Frage ist, ob der Plan so aufgeht, weil halt Hans Dampf in allen Gassen mit maximal also mit Durchsatz optimieren und alles mal gucken, wo es hingeht. Ich meine, wenn Amazon nämlich mal, also wenn Amazon mal wegfallen fallen würde wieder, dann wäre es interessant, wie sich die ganze Preisentwicklung in diesem ganzen Versandsektor auch so entwickelt, weil da waren sie schon sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr aggro. Ja. Ist irgendwie so, ich meine, wenn in Deutschland irgendwie Aldi pleite ginge, ja, was dann so mit der Versorgungslage aussieht. Ja. So die Größenordnung ist es ja ungefähr auch. Ja. Ja. Tja. Naja. Gut, an dieser Stelle kommen wir zum Rules-Update. Wie sieht's denn aus, Marcel? Die Beta-Phase ist vorbei, fast. Also in wenigen Minuten endet die Beta-Phase. In wenigen Minuten endet die Beta-Phase und wir werden eine App submitten. Bitte spielen Sie jetzt nicht mehr die Beta-Version von Rules. in diesen App-Store. Was bedeutet das? Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage, das geht jetzt erstmal in Review. Das heißt, eine Woche dauert es noch und wenn alles klappt, kann es am 7. August erscheinen. Was der Plan wäre. Genau. Yes. Ja. War alles sehr viel anstrengender als geplant, jetzt der Schluss. Alle Features noch reinzubringen, bis alle 100 Levels, wir haben 100 Levels, wo manche dann wahrscheinlich lachen werden, wenn sie 100 Levels, wozu? Aber ich denke, das ist nötig und mir war auch wichtig, dass es rund wird. Also, dass du, aber das habe ich letzte Woche, glaube ich, schon erzählt. Also, dass du eine Dramaturgie hast, wo dann am Schluss auch so ein kleiner Endpunkt kommt. Ja, ich habe nicht viel geschlafen die letzte Woche. Ich hoffe, das wird sich ein bisschen ändern. Das ist dann für die nächsten Tage habe ich jetzt erstmal frei. Und dann wird nochmal geguckt, was wir nachliefern. Im ersten Update. Es gibt ja immer ein erstes Update. Ja, schon so, oder? Also, ja, muss auch ein erstes Update so ein geben. Also gerade wenn du Exposure hast auch, dann du kannst einfach nicht alles in alle Richtungen testen oder du spielst einfach anders oder du. Das werden wir schon mitkriegen, was die Leute am meisten nervt. So. Also da muss ich sagen, da waren die Beta-Tester echt Gold wert. Weil du plötzlich, du kriegst es halt aus so verschiedenen Richtungen, wo du gar nicht erwartest oder wo du gar nicht gucken würdest noch, da könnten Probleme sein oder so. Das war gut. Fand ich toll. Das konnte ich ja bei meinen letzten Apps irgendwie, die ich alleine gemacht habe, nicht so stemmen. Da gab es keine richtigen Beta-Phasen. Ich bin höchst gespannt. Ich habe ja mal so ein bisschen Powerzocken eingebaut, so vor anderthalb Wochen, also gar nicht mehr mit der Finalen jetzt. Und hat mir einfach schon wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch wie das Level-Design da unten rum. Das hat mich total gewundert, weil ich habe gedacht, bei so einem Spiel Level-Design, ne? Aber es ist schon, das fühlt sich schon echt schick an, wie so die Regeln ineinander greifen und wie dann was passiert und wie ich mir die doch gut merken kann. Also es war gerade so eben deine Basisidee von, du lässt die Regeln gleich. Also die Regelnummer ist immer die gleiche. Da dachte ich am Anfang, das muss ich ja auswendig lernen. Und jetzt ist es so, ja, ich erinnere mich noch. Und oh, die ist so ähnlich. Und in der Regel verarscht du mich ein bisschen, weil ich schon was anderes mir ausgedacht habe vorher und weil ich es mir merke. Und so. Ja. Also das fand ich sehr, sehr spannend auch an dem ganzen Prozess, weil das musste ich tatsächlich durchkämpfen, dass diese Grundidee bestehen geblieben ist. Mhm. Weil gerade am Anfang, als ich nur so 20 Levels hatte, da konnte man es noch gar nicht sehen, wie sich das entfalten wird. Ja. Aber ich bin sehr froh, dass ich dabei geblieben bin. Und ich hab's nicht eingeknickt, obwohl mich manche angebettelt haben, doch mehr Varianz Zufall, mehr Zufall da reinzubringen. Ich muss auch sagen, ich habe es letzte Woche schon gesagt, aber wie du das Konzept da immer wieder verwurschtest und neu baust und aus dem einen Prinzip eine Dramaturgie entwickelst, die dann immer wieder Überraschungen bietet. Und zwar, also es ist unglaublich, wie Rules so die Erwartungen aufbaut und dann mit ihnen spielt und sie dann umwirft, mit Füßen tritt und was komplett Neues bringt. Und das halt nicht einmal, sondern fünfmal. Das begeistert mich. Also immer, wenn du 10, 20 neue Levels geschickt hast, dazu gesetzt hast, dann habe ich die gespielt und habe mir gedacht, fuck. großen Respekt. Das fühlt sich ein bisschen an wie Eigenlob, aber es ist irgendwie wirklich so, dass ich bin sehr begeistert von dem Spiel und ich hoffe, es bekommt die Aufmerksamkeit, die es verdient. So, weil ja, es ist auch ein Kleinod, definitiv. Ja. Also am lustigsten war es eigentlich so, die letzten 30 Levels zu machen, weil was du gestern Nacht gemacht hast. Ja, bis ich da das war ganz interessant, weil ich hatte da lange so einen Designer-Block und habe dann eine Nacht drüber geschlafen und dann war es plötzlich da, was das sein muss. Also so wie man plötzlich das Ende von einem Buch weiß, wie das auch gehen muss. Und aber ich habe so lange gebraucht, bis ich die 10 Level zum ersten Mal geschafft habe und ich habe da angefangen. Gut, schauen wir mal. Das dauert hoffentlich ein bisschen, bis einer mit den 100 durch ist. Ja. Ich habe da gewisse Leute im Visier. Ja. Die jetzt schon. Ich bin auch gespannt, wer es zuerst schafft. Es wird wahrscheinlich ein Beta-Tester sein. Aber wahrscheinlich, ja. Ja. Du hast ja irgendwie jetzt in der letzten Beta noch ein paar Regeln verdreht. Umgestellt, ja. Und hast dann gleich sofort auf Twitter irgendwie das Feedback bekommen. Oh, Regeln verändert. Mein Gehirn. Ich habe meine Synapsen verknüpft. Ja, ja, das hat mich auch ein, zwei Mal erwischt. Aber ich finde alle Drehungen zum Guten. So. Ja, aber, ja. Also die haben Gründe und. Natürlich, es war jetzt nicht irgendwie um die Beta-Tester irgendwie zu verwirren. Hätte man auch machen können, oder? Und jetzt ganz anderes Set. Ja, das war nur das Beta-Set. Ja. Gut, also drücken wir die Daumen eine Woche. Ja. Also für einen schnellen Review. Ja. Wir hoffen sehr, dass es euch gefällt. Und wir hoffen dann, dass gerne sofort kaufen drücken. Ja. Haben wir gar nichts dagegen. Nee, aber wir hören uns ja wahrscheinlich dann zum Release quasi nochmal, wenn wir irgendwie so podcasten wie üblich. Und dann. Ja. Oder ein bisschen vorher kommt schon. Je nachdem, an welcher Uhrzeit an dem Tag das dann passiert. Ja. Zeitnah. Ja. Ha, ich bin irgendwie so komplett im Kermit-Wedel mit den Armen-Modus. Ja. Gut, kommen wir zum Konsum. Also Dinge, die man jetzt schon kaufen kann und nicht erst in der Woche. Mhm. Wir fangen an mit was man gar nicht kaufen kann. nämlich The Wizard. The Wizard ist ein HTML5-Rollenspiel. So ein bisschen Dungeon-Crawler-mäßig. Und funktioniert erstaunlich gut. Ich habe irgendwie vor ein paar Wochen schon einen Invite zu einer Beta-Version bekommen und habe das ein bisschen ausgetestet auf dem Mac. Funktioniert aber auch auf iPad und iPhone wohl auch. Auf iPhone habe ich noch nicht ausprobiert. iPhone ist ein bisschen zu winzig und du kannst nicht zoomen. Ja. Bei mir mag es gerade nicht. Ich war erstaunt, dass es funktioniert. Ja, und dieses Bild, was da kommt, Loom? Ja. Also das ist halt sehr 8-bittig so von der Grafik her. Aber ich kann es sogar hier in der Fanboys-App jetzt spielen und funktioniert gut. Stimmt. Ja, also es hat irgendwie. Du meinst die Marke so Hypnotic Owl? Mhm. Und dieses Bild. Ja, und die Idee ist halt quasi, dass es rundenbasiert ist. Also es gibt so ein Spielbrett mit viereckigen Feldern, auf dem man sich bewegt. Man ist irgendwie ein Wizard und kann über Gesten dann auch Spells abfeuern und so, aber es ist alles rundenbasiert. Das heißt, man kämpft gegen Gegner. Die Gegner dürfen zuerst, oder du darfst zuerst, dann dürfen die Gegner, dann darf man wieder. Es ist schön und es macht Spaß. Ah, so ein bisschen NetHack-mäßig. So ein bisschen NetHack-mäßig, ja. Heute mit schöner 8-Bit-Grafik und so. Aus, ja. Und schönen Tutorial auch. Kann man sich definitiv mal angucken. Ich denke, das wird über Werbeeinblendung finanziert, aber ich bin mir nicht sicher. Es gibt zumindest hier unten habe ich zumindest jetzt eine Werbeanwendung, aber wahrscheinlich ist das im Wesentlichen die. Oh, I found a spell. Ja. Magic ich verstehe nicht, wer da Werbung schaltet. Webseiten Werbung halt. Aber die bringt doch nichts. Wer klickt denn da jetzt unten drauf, während du das Spiel spielst? Puh. Ich. Meine Tochter macht das. Man zieht sich ja auf die Werbung. Kleinkinder tippen die Werbung. Das erklärt alles. Ja. Gut, das sei dann damit empfohlen und vorgestellt. Kann man sich mal anklicken. Und dann kommen wir zur Dom und Martin. Beschweren sich, dass in Deutschland Musicals nicht geschätzt werden. geachtet, wollte ich sagen. Empfehlen gute Musicals. Du warst nämlich gerade jetzt in New York. Ja, ich war in New York. Und hast dir zwei Musicals angeguckt. Genau, ich war zum zweiten Mal in New York. Ich war zum ersten Mal in New York ungefähr 2008, glaube ich, oder 2009. Und dann nur kurz auf der Durchreise und da bin ich nur an diesem Times Square und dem Broadway vorbeigelaufen und bin nirgendwo rein, sehr zu meinem Frevel, ja. Da, wo ich zu Besuch war, die wollte nicht mit und alleine wollte ich dann auch nicht und dann habe ich leider nichts gesehen und deshalb habe ich mir gedacht, das hole ich jetzt nach. Da war ich in zwei Stück und das eine ist Book of Mormon gewesen, was eine sehr, sehr lustige, bitterböse, sehr, aber trotzdem sehr gut, also sehr sehr viel Ohrwurm in der Musik, mhm. ja, so, aber auch muss man schon auch abkönnen. Also wenn man so ein bisschen klerikal ist, hat man davon, glaube ich, also auch wenn es gegen die Mormonen geht, das ist schon eigentlich auch so gegen alle Religionen. Das ist eher so, also wer Life of Brian ganz easy ab kann und Spaß damit hat oder Every Sperm is Sacred lautstark mitsingen kann, ohne dass er irgendwelche religiösen Schmerzen hat, der kann auch in Book of Mormon gehen und der sollte es auch tun, weil ja, die South Park Jungs haben da was auf die Bühne gestellt, was schon die Lachmuskeln durchaus anregt. Ja. Ja, das war so das eine. Und dann haben wir im Booklet so geguckt, was läuft denn ansonsten noch? Ich habe gedacht, so, okay, mindestens ein Musical will ich gucken, deshalb habe ich nur Book of Mormon Tickets gehabt. Und dann habe ich gesehen, dass Neil Patrick Harris in einem Musical spielt auf Broadway. Und dann habe ich gedacht, hey, Neil Patrick Harris live sehen muss ich unbedingt machen, mal gucken, koste was da wolle. Dummerweise war es sehr kurzfristig, deswegen war es auch recht teuer. Mhm. Und habe gesehen, dass Neil Patrick Harris in Hedwig and the Angry Inch zu sehen war, was so ein 100 Minuten mehr oder weniger gefühlte One-Woman-Show ist. Mhm. Ein Punk-Rock-Musical. Großartig. Großartige Performance. Das war echt. Also man kann empfehlen, wenn man es wirklich noch gucken will, in Neil Patrick Harris ist es natürlich bis August, dann wechselt der Cast zu einem ehemaligen Book of Mormon-Darsteller, interessanterweise. aber der ist, glaube ich, dann auch gut. Man kann empfehlen, also wenn man Interaktion haben will, dann ganz unten vorne in den ersten zwei Reihen zu sitzen, da kriegt man auch ein bisschen... Da zahlt man extra viel Geld und wird dann auch noch... Entweder angespuckt, abgeknutscht oder angetanzt. Also das ist so, das sind so die drei Dinge, die einem da passieren können. Ja. Angespuckt wegen der feuchten Aussprache? Nein, so mal ganz, das gehört auch zur Nummer dann. So. Also mit Wasser aber, nicht mit Spucke. Mit so Wasser anspucken. Ja, das passiert dann. Das zeigst du mir später, oder, wie das geht. Ja, das können wir dir zeigen. Wenn du da drauf stehst, kein Problem. Und halt tolle punkige Musik und auch sehr derber Humor. Ja. Also es geht um eine Butchered Sex Change Operation bei Hedwig und ja, und dann mehr so ihre Lebensgeschichte. Ja. So in teilweise balladig und sehr, sehr, sehr, sehr rockig. Ja, habe ich in Berlin gesehen mit einem anderen Cast natürlich, aber war sehr lustig. Gibt auch einen Film, der anscheinend auch zu empfehlen ist. Würde ich auch demnächst, glaube ich, wahrscheinlich nochmal nachgucken. Interessant, habe ich noch nicht, wusste ich gar nicht. Black Hawk Down. Ja, nee. wo wir schon bei Helikoptern sind, kann ich jetzt noch anknüpfen. Ich war nämlich ja in London kürzlich und habe da auch mehrere Musicals angeguckt. Auf dem Plan war ursprünglich auch nur eins, nämlich Wicked. Mhm. Wicked ist ja ein sehr schönes Musical, wo es im Prinzip darum geht, die Geschichte von Wizard of Oz aus Sicht der bösen Hexe nachzuerzählen. Und dass die böse Hexe natürlich gar nicht so böse ist und irgendwie nur missverstanden und ausgegrenzt von Anfang an, weil sie halt grün im Gesicht ist. Und das ist eine sehr tolle Geschichte, basiert auch auf einem Buch und ist auch ein großartiges Musical. Und auch der Cast, der gerade in London spielt, ist großartig. Das ist übrigens die Sängerin, die böse Hexe spielt, ist die Sängerin, die auch in der deutschen Version von Frozen die Eisprinzessin singt quasi. Okay. Ja, und auch in der holländischen und ja. Die ist irgendwie deutsch, holländisch, englisch, irgendwie total flüssig. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, die Szene in diesem ganzen Musical-Acting ist ziemlich klein auch. Mhm. Kann man, glaube ich, auch verstehen, weil es ist, glaube ich, ein extrem anstrengendes Geschäft mit gar nicht so viel Benefit. Und dann, wenn du halt mal da mal nach oben geschwommen bist, dann wirst du wahrscheinlich durchgereicht. Ja, ja. Also die hat auch schon am Broadway irgendwie Da läuft es ja auch. Also es war so gegenüber vom Hotel, war auch immer so dieses Wicked. Mhm. Und irgendwie waren dann auch teilweise so diese, ich meine, klassisch Amerika dann auch so, oder Celebrities gucken, wie sie noch aus der Performance rausgehen und dann waren immer so diese Schlangen und Trauben drumherum. Ich muss jetzt ja sagen, ich habe es ja bei Neil Patrick Harris verkniffen, da noch zu warten, bis er so ein Taxi geht, weil ich fand das irgendwie, hat eine gute Performance gemacht, will ich jetzt nicht, aber vielleicht, das hat mich so ein bisschen, ich habe da so ein bisschen Schamgefühl bei dem extrem Anfänen, aber findet da natürlich auch alles statt. Klar. Und dann war die Geschichte ähnlich wie bei dir. Wir waren irgendwie in London und waren noch was essen in Soho und sind so gerade gelaufen, es war 7. Und dann dachten wir so, das wäre irgendwie, also da ist das Theater, in dem Miss Saigon läuft, lass es doch mal wenigstens vorbeigucken. So, und dass wir es mal gesehen haben, so von außen. Und irgendwie haben wir uns dann so reingesteigert und gesagt, so, jetzt fragen wir aber noch, ob es vielleicht noch Karten gibt, weil Vorstellung ist irgendwie um 7:30 immer. Und wir waren halt ein paar Minuten nach 7 da und dachten uns, da kriegst du nie Karten, keine Chance, die sind ausverkauft bis St. Nimmerlein, weil Miss Saigon irgendwie jetzt auch mit der neuen Produktion erst läuft, seit ein paar Monaten wieder. Mhm. Die haben ja lange Pause gemacht. Und nee, es gab aber dann noch Restkarten und es ist tatsächlich so, dass die Leute halt alle nicht fragen nach Karten, weil sie denken, das ist bis auf ewig ausverkauft. Ja. Und es gibt aber meistens noch ein paar. Und haben relativ günstige, gute Plätze bekommen. Ja, Broadway ist dann nochmal anders. Westend ist da ein bisschen entspannter. Haben dann Miss Saigon geguckt, was auch sehr großartig ist in der neuen Inszenierung, weil sie sich eben viel von dem Kitsch gespart haben, der da ursprünglich drin war. Und das sehr, sehr gut und neu inszeniert haben. Cool. Ich wusste gar nicht so, dass du so auf Musical stehst. Doch, doch, total. Okay, ist mir neu. Ja, ja. Hätten wir mal früher rausfinden sollen, hätten wir mal ein paar Musical angucken können. So. Ja, verpasste Chancen. Ja. Im Zuge von Musical-Empfehlungen sei im Prinzip auch Monty Python irgendwie empfohlen, weil das ist ja auch so ein bisschen Musical. So. Oh, die Live-Show, die sie da, die jetzt auf Arte eben auch lief, die man sogar noch im Internet gucken kann und die im Fernsehen ja jetzt noch kommt, glaube ich, dieses Wochenende. Vielleicht, ja. Weiß ich. Ja, ich glaube, dieses Wochenende Fernsehen und letztes Wochenende war Internet. Habe ich geguckt, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es nochmal im Kino geguckt, lustigerweise. Ja, sie haben wahrscheinlich aber an anderen Stellen ihre Verhauer gehabt, oder? Ja, ja, sie haben an anderen Stellen. Es war schon live und es war nicht geplant. Also diese Geschichte mit der Daily Mail und so, da wo er da... das war neu. Das war so wirklich so, wo sie dann wirklich... Sind sie da rausgekommen wirklich oder das haben sie nur ausgekostet, oder? Ich weiß es nicht. Das ist so schwierig zu sagen. Ja, Profis halt. Ja, und also aber als irgendwie John Cleese bei dem Parrot-Sketch halt irgendwie komplett durchknallt, das war halt irgendwie auch nicht so. Also das ist, glaube ich, schon echt auch, ja. Also da haben sie irgendwie, sie sind da sehr sie und lachen halt an den Stellen, wo sie lachen. Da habe ich echt am lautesten gelacht. Ja, also auch, wo sie dann so gegenüber einfach nur so sich auflehnen auf diesem Parrot-Tisch da und so. Und jetzt so überlegen, machen sie überhaupt weiter jetzt oder nicht? Wo waren wir am Text und so? Ja. Es war halt wirklich so eine Hommage an sich selbst und irgendwie so ein letztes Mal Monty Python. Ja. Das war schon sehr cool. Aber die Musical-Nummern, die sind halt auch alle groß. Ja, auch irgendwie auch die Tanztruppe, die sie da so insgesamt gemacht haben. Ich denke, haben, das kommt alles über Eric Idle und Spamalot und so. Der hat halt da auch Kontakte zur Szene hinreichend. Ja. Aber soviel zum Intermission, zur Musical-Intermission bei den Fanboys. Geht doch mal in ein Musical. Irgendwie. Das kann man immer empfehlen, das macht Spaß. Und das wird hierzulande immer so als U-Unterhaltung, also irgendwie. Diese U- und E-Trennung in Deutschland, die führt immer ein bisschen dazu, dass Musicals so abgetan werden. Das finde ich schade. Oh jo. Ja. Musical, auch wieder ein gutes Stichwort für das nächste Thema. Es geht um Crypt of the Neurodancer. Necro steht hier. Necrodancer, sorry. Wer ist es? Was wie? Naja, also das ist ein Spiel für Mac, Linux, Windows, das sich gerade so in Early Access befindet und gestern rauskam. Und die Idee ist, es ist ein Dungeon Crawler mit Beatmania gekreuzt. Oh, nice. Das heißt, du kannst dich immer nur hüpfend von Feld zu Feld bewegen in diesem Dungeon. Und das solltest du im Takt der Musik machen. Yes. Weil dann kannst du irgendwie Bonuspunkte bekommen und auch Monster besiegen, wenn du die immer im Takt der Musik angreifst. Und es ist so richtig genial. Also ich habe da gestern so ein bisschen reingespielt und das macht halt tierisch Spaß, weil du kannst das halt mit dem Soundtrack von eben Crypt of the Necrodancer spielen. Du kannst es auch mit deinen eigenen MP3s spielen, wo sie halt dann eine Beat-Analyse drauf machen und dann kannst du so im Takt deiner Musik quasi hüpfen. Und es ist eine total absurde Prämisse. Ich sehe doch gerade das Video, ja. Aber es funktioniert super. Also ich bin da sehr begeistert von. Ja. Und obwohl es noch in Early Access ist und ich eigentlich Early Access immer so ein bisschen schwierig finde, kann ich das durchaus schon empfehlen. Hops, hops, hops, hops. Ja. Oh, ja, das genau. Das sieht irgendwie toll. Also ich fand den Trailer, der hat mich auch irgendwie überzeugt, obwohl das gar nicht mein Genre ist. Ich habe mir auch von der Prämisse her nicht vorstellen können, dass das gut wird, aber wenn du den Trailer 2 Minuten anschaust, dann denkst du dir, oh, ist das cool. Braucht aber schon Wumms-Wumms-Musik, oder? Oder kann man das auch jetzt so mit Hedwig spielen? Das kannst du auch mit Hedwig spielen. Also brauchst du halt irgendwas, wo du einen erkennbaren Takt hast. Beat. Aber, da kann man es ja gleich verbinden. Ja, 15 Euro für Mac, Windows. Spielst du auch mit John Cage? Das wird schwierig. Da stehst du dann. Ich werde einen Zug machen. Ne, irgendwann. Ich werde einen Zug machen. Ja, ja. Ja, und dann haben wir noch eine Nachbetrachtung. Ja. Revolution 60. Ja, habt ihr es jetzt eigentlich, habt ihr es gespielt? Und ich habe es nämlich dann trotzdem sogar drüben geladen und gespielt. Mhm. So mit. Ja, Tobi hat schon ein bisschen. Ich bin relativ weit. Ich weiß nicht, wie weit ich bin, aber es fühlt sich nach fast durch an. Mhm. Ja. Boah, wo fangen wir an? Ich kann ja mal sagen, was ich jetzt so drüber denke, nachdem ich es mal ein bisschen gespielt habe, weil es war, also letzten Donnerstag hatte ich es gerade einmal in der Hand gehabt und ja, hübsch, aber hat Macken. Und da bin ich immer noch. aber die Story siegt. Also es ist die Brianna Wu, die Chefin von dem Giant Space Cat, hat in einem Podcast gesagt, sie ist totaler 24-Fan. Und hat den Plot von dem Spiel wie eine Episode von 24 aufgebaut. Und wenn man das weiß, dann merkt man das sofort. Also das ist total wie 24. Es ist so, die Stakes gehen immer hoch, kontinuierlich, und es wird immer schlimmer und immer krasser. Und die Heldin steht vor immer fieseren Entscheidungen und immer schlimmeren Widrigkeiten. Der Rest vom Spiel supportet halt die Story. Also es ist das Spiel an sich, das Gameplay ist okay, aber nichts, was ich so spielen würde, wenn ich nur das hätte. Die Kampfsequenzen sind ein bisschen clunky, ein bisschen anstrengend. Man wird besser da drin und es macht dann auch mehr Spaß oder Spaß, besser zu werden. Diese Art Quicktime-Events, die sie verwenden, um die Story quasi zu unterbrechen, und dann du hackst dich in den Computer und musst dann so eine Form auf dem Bildschirm nachfahren, sind nett gemacht, aber es sind halt Quicktime-Events. Was so, es ist nicht, die machen an sich keinen Spaß. okay. Ja. Unterm Strich bin ich froh, die 5 € noch was gezahlt zu haben, und ich habe da auch immer noch viel Spaß. Es ist wirklich, die Story ist einfach packend, weil du spielst die Story und du versenkst dich in dieser Story, wenn du das zockst, und das schaffen sie sehr wirkungsvoll. Ja. Ja, ich war ja sehr intrigued, so vom, also einerseits so vom Premise, eben so eine Mischung, so, was ihr irgendwie so schreibt, so ein Crossover zwischen Heavy Rain und Mass Effect. So. Geht ihr mir eigentlich so voll rein? Ich hätte es gern mehr gemocht, als ich es dann im Endeffekt gemocht habe, leider. Muss ich aber auch feststellen. Ich finde die Story ganz gut so, aber sie ist halt B-Roll trotzdem. Also es ist jetzt keine, das ist keine wirklich grandios gute Story, sondern es ist jetzt so, weiß nicht, Beyond Two Souls ist dieselbe Schicksal irgendwie, finde ich. Das ist eine Story, sie ist schon okay, und ich finde die Entscheidungen, die man treffen kann, eigentlich alle ganz gut, und die sind auch wirklich, die tun weh. Also den Teil haben sie echt gut hinbekommen, aber die Story selber ist halt, ist eine nette Science-Fiction-Story, aber mehr halt auch wiederum nicht. Ist halt ein beliebiger James-Bond-Film. Ja, genau. Geht's mir halt echt so, ich kann das drumherum so gar nicht gut finden, leider. Also es ist so, die mit der Optik komme ich nicht klar. Also sowohl von den Figuren mit der Wespentaille als auch die wirkliche, grafisch sieht es ab und zu schon von den Farbkombinationen her so aus. Das ist mir zu sehr auf der. Das könnte das Ganze in so einer Optik wie Metroid, ja, nur von dem Farbschema und von der Klarheit, schon hätte ich irre Bock drauf. Aber es ist so, es spürt sich halt, man spürt halt, dass es ein kleines Studio ist. Und man sieht es deutlich, und ich bin leider mit dem Stil kann ich mich nicht anfreunden, und die technische Ausführung ist halt okay. Ja, die ist für mich nicht jetzt irgendwie besonders gut. Und auch mit den Quicktime-Events, die ich ja an sich für sowas gerne mag, und ich finde, die haben sie eigentlich auch gut hingekriegt. Aber der Böppel und die Schiene finde ich scheiße, ja, wenn das irgendwie so was Flaches wäre, was nicht so im Weg. Also ich finde halt so, die komplette grafische Ästhetik ist nicht meins, die sie gemacht haben. Und es geht halt von der Endabrechnung im Kampf, wo du halt deine Erfahrungspunkte kriegst, wie der Screen aussieht, zu den Bedienelementen, zu den Character Designs und des Farbschemas. Ja, die Menüs sind irgendwie so aus den 70er Jahren ins Spiel gefallen. So. Also ich hätte es gern mehr gemocht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich spiele es noch ein zweites Mal durch, weil so die Mischung finde ich ganz gut. Die Kämpfe nerven ein bisschen auch mit der Zeit. Aber ich glaube, alles, was du da so reinpfefferst, würde nerven. Sie hätten einfach ein bisschen weniger Kämpfe machen sollen und dann nicht so rumtechen, sondern also ich bin eher so dann der Freund, dann mach halt Heavy Rain. Ja, weil du willst eine Story erzählen, wo du ein bisschen was reinmachst, dann hast du Dialoge und Quicktime-Events fertig. Das ist gut. Wenn du eine gute Story hast, dann konzentrier dich da drauf. Dann brauchst du nicht den Rest nach oben drauf. Trotzdem ist die Kampfgeschichte ist trotzdem auch ganz nett. Also es ist schon auch so, man vertut sich da ein bisschen und kann ein bisschen Kniffe ausarbeiten. Ist okay, ja, ist okay. Mhm. Also so in Summe, ich bereue nicht, das Geld ausgegeben zu haben, aber ich hätte es gern viel hübscher. Also ich hab darauf, auf den Hinweis von euch, es mir auch nochmal angeguckt und nochmal Trailer und dann Reviews geguckt und dann ich ertrage den Stil nicht, den grafischen, auch in den Videos nicht. Aha. Ich dachte vielleicht in Bewegung. Ist es das habe ich mir auch gedacht. Das war ich habe auch im Vorfeld die Videos und das Ding schon gesehen. Und nee. Und Swift schon aber die Reviews Videos. Waren alle total begeistert. Ja, also ich glaube, es ist halt irgendwie so, für mich scheitert es halt daran, dass es irgendwie kein rundes Ding ist im Sinne von, dass es nicht überall den gleichen Level an Polish hat. Mhm. So, also es hat halt irgendwie so, was Story angeht und was Voice Acting angeht, ein relativ hohes Niveau. Ja. Aber Grafik und Animation, Design können damit einfach nicht mithalten. So, und da ist für mich so das Problem mit dem Ding. Da kann ich auch verstehen, dass es eben gute Reviews bekommt, weil das bekommt halt die Reviews eben für die Gesamtexperience sozusagen. So wie wir das früher in diesen PC-Player-Wertungen hatten. Irgendwie Grafik 3 von 10 und Story 9 von 10 und so und Gesamtbla. Ja. Ja, aber ja, es ist so ein bisschen, also für mich ist das Ding, das Jarring ist an dem Ding, ist halt einfach so, dass es kein gemeinsames Niveau von Polish hat. Ja, naja, da gibt es eine gewisse Distanz. Mhm. Weil du diese Wespenteile-Sache angesprochen hast, da bin ich auch so ein bisschen am Schwanken, was ich davon denken soll, weil einerseits ist es toll, so all-female cast und so, andererseits ist dann doch wieder die nur gärtenschlank, super Wespenteile Models. Ich frage mich, ob wir da die Messlatte zu hoch anlegen. Ob wir sagen, all-female cast, all-female studio, jetzt müssen die auch was quasi frauengerecht wird, einem anderen Frauenbild gerecht wird. Ich weiß nicht, ob die müssen oder nicht. Ich mag halt die Optik per se nicht. Ja. Also, ach so, bei dir ist also mir kannst du so, ästhetische. Ja, auch in den Anime-Geschichten und aha. so weiter, wo diese Proportionen am Start sind, ich finde, das braucht's nicht. So. Also das hat mich schon von Grund auf aha. geärgert, was weiß ich. Und ich finde, man gewinnt nicht groß dran. Ja. Zumindest mal so halbwegs realistische Proportionen zu machen oder halt so komplett stilisiert, dass du ganz woanders bist. Ja. Aber so dieses. Ja. Dieses ist für mich so ein Uncanny Valley von ja, so lebensgroß, echt, aber Also ich muss sagen, ich habe das so ein bisschen als stilisiert wahrgenommen, deswegen habe ich es nicht sofort als Problem begriffen, weil das fällt für mich so in dieses Powerpuff-Girl-Ding so irgendwie. Also so diese Kopffüßler. Für mich halt irgendwie gerade nicht, aber vielleicht liegt es auch daran, dass irgendwie vor kurzem mir irgendwie über Facebook dieses komische Barbie-Model um die Ohren geklatscht wurde, das da wirklich sich da so halb umgebaut hat dahin und dann, da kriegst halt, weiß ich, da krieg ich halt Ärger. Ja, ja. Ja, ist halt immer eine Frage der Wahrnehmung, klar. Ja. So, also ich würde es auch ganz auf mich persönlich jetzt, also mich ärgert, dass es jetzt Kater, die machen, was sie will. Und wenn das Artistic Choice ist, ist es Artistic Choice, aber. Also das war mehr, sie ist in der vorletzten Folge vom Isometric Podcast redet sie das sehr ausführlich über, wie das Ganze gekommen ist. Und das war irgendwie mehr aus der Not. Es war einfach nicht mehr die Ressourcen da, um groß Animationen, um groß Models zu basteln. Und sie haben viel Zeit verschwendet an einen Modeler, der irgendwie Models gemacht hat, die ihnen überhaupt nicht getaugt haben, mit Riesentitten und unbeweglichen Haaren. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, jetzt machen wir die Models selbst und haben im Grunde so ein Grundmodel gehabt, das halt dann spindeldürr und lang war und haben davon alle abgeleitet, alle Charaktere. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an die Assassin's Creed Geschichte. Also ja. Es ist sehr lustig, weil da ist ja auch groß in der Kritik dann. Aber naja, es ist. Ja, es ist schon was anderes. Ja, es ist was anderes. Und ich meine, die Geschichte ist wirklich kleines Studio, erstes Spiel, drei. Ich meine, die haben 3 Jahre gebraucht. Das hat so 500.000 gekostet, so in der Größenordnung, hat sie gemeint, was ich auch durchaus für realistisch halte an der Stelle. Und ich hätte es gut gefunden, wenn sie ein bisschen umgeschichtet hätten, beziehungsweise es sind auch so viel Artistic Choice. Ich glaube schon auch so, es gibt Leute, die mögen diese Farbgebung so. Ich überhaupt nicht. Ja, also es, ja. Ich muss sagen, mir taugt das von dem, wie es von den Farben und von den Models, das taugt mir einigermaßen. Also so ein paar Sachen sind einfach, also dass die Taille ungefähr so dick ist wie ihr Oberschenkel, ist albern und gefällt mir auch nicht, aber dieses Spindeldürre und die Farben taugt mir alles irgendwie. Echt? Auch dieses lila, diese komische lila Ding im Hintergrund und diese, das ist, wirkt irgendwie so, die Farbpalette wirkt so nicht abgestimmt. Also das Ganze, also wenn du insgesamt eine Farbpalette so ein bisschen justieren würdest, hätte schon. Ich meine, der Übergang von 80er Jahre zu nach nicht abgestimmt ist halt auch fließend immer. Ja. So, also. Ja. Stimmt schon. Ich weiß nicht. Man könnte da wahrscheinlich noch viel rausholen, wenn man die Farbpalette ein bisschen. Ich hätte es gerne mehr gemacht. Also mich würde es freuen, wenn sie genug Kohle machen, dass sie wirklich weitermachen können. Ja. Ich bin mir aber ein bisschen unsicher, ob das klappt. Ja. So. Das ist also gerade eine Investition von 500.000 wieder reinzuspielen mit einem. Wow. Ja, ist schon ein bisschen schwierig, glaube ich. Ja, ich habe es gar nicht auf die Agenda geschrieben, aber ich erwähne es jetzt trotzdem noch kurz, weil es ist. Blieb bisher unerwähnt und aber nur eine Woche, weil da müsst ihr Rot spielen. Es gibt eine Hearthstone-Erweiterung. Martin, wir haben doch hier eine Anti-Sucht-Policy. Deswegen machen wir auch so Spiele wie Rubles. Aber hat dich die Erweiterung süchtig gemacht? Die Erweiterung ist ja ein Solo, also ein Singleplayer-Dingsy quasi. Das heißt Curse of Naxxramas. Auch Naxxramas kennt man aus WoW schon. Das war so eine Instanz, wo man irgendwie raiden konnte und bla. Da ist jetzt eben, da gibt es quasi so Bosse, gegen die man kämpfen kann, also gegen die man Karten spielen kann. Und da schalten sie jetzt irgendwie so unterschiedliche Flügel frei jede Woche. Ja, und der erste ist frei? Der erste ist frei und den Rest muss man dann irgendwie per In-App kaufen. Aber was kommt als erster, der Sozialliberale oder der... Zuerst kommen die Piraten. Nee, nee, die Spinnen kommen als erstes. Ja. Das bezog sich jetzt gar nicht auf Parteien. Und ich habe das halt mal durchgespielt irgendwie jetzt die Woche und hatte eigentlich ganz viel Spaß. Es ist jetzt, wenn du ein ordentliches Deck hast, auf der normalen Schwierigkeit jetzt keine große Herausforderung, zumindest mal so basistechnisch durchzulaufen. Aber es gibt halt dann noch irgendwie, du kannst dann noch Heroic irgendwie machen und dann gibt es noch Class Challenges für die Wings. Also du kannst da schon irgendwie Spaß draus ziehen aus diesem Singleplayer-Dings. Also ich habe es nämlich auch hier bei die Karten besorgen für den Umsonst-Ding und habe es halt mal durchgewandert, so mit einem dafür hindesignten Set. Und ich finde halt Solo taugt das Spielprinzip nicht. Das macht Spaß gegen Leute und gegen live und es so. Ist gegen AI ist es schon manchmal ein bisschen fad. Ja, fad. Also weil die macht auch dämliches Zeug, diese AI. Also die ist nicht gut. Ja. Sie ist nicht ganz so schlecht wie die AI von Magic 2015, aber sie ist schon auch nicht gut. Ja, also da kannst du auch nicht viel lernen bei. Das ist halt so ein bisschen, und also deswegen Hearthstone funktioniert bei mir eher auf der anderen Ebene. Gut, dass es weitergeht, meinetwegen, aber ja, ich spiele einfach so. Ich glaube, es gibt viele Leute, die von diesem Online-Multiplayer abgeschreckt sind, die sich da an mehr Solo-Player-Content irgendwie ganz gut abarbeiten können und dann vielleicht auch Mut fassen, Multiplayer. Ich bin inzwischen so, dass ich mich freue, wenn es Singleplayer, gute Singleplayer-Modi gibt. Ich meine, das Ding, woran das immer scheitert, sind die KIs, die einfach zu schlecht sind, weil die sind einfach zu schlecht. Gute KIs schreiben, geht nicht. Mhm. Und Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das schon probiert. Und ich habe das schon inzwischen, dass ich, wenn ich online gegen echte Menschen spiele, dass ich da so mir das überlege, mache ich das jetzt wirklich? Wenn ich daheim bin, habe ich scheiß Internet. Gut, da kannst du natürlich aber nicht spielen. Hearthstone ohne Internet geht nicht. Also ja, es gibt selbst in der Praxis schon nicht. Internet, aber es geht nicht so... nicht so zuverlässig. Also es kann schon sein, dass ein ganzes Spiel gut geht, es kann aber auch sein, dass ich da rausfall. Und dann will ich halt meinen Gegenüber auch damit nicht nerven. Ja. Oder wenn ich das Furry Friends jetzt spiele, Fates Forever spiele, dann habe ich zwei Mitstreiter. Wenn ich da dann plötzlich rausdropp, dann ärgern die sich. Ja. Und deswegen ist es... Also es ist auch ein einfach ein bisschen mehr Stress, ja, mit echten Menschen zu spielen. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich ein Spiel habe, das mir gefällt, das mir eine Möglichkeit bietet, das auch solo zu spielen. Hm. Verstehe. Was ich nur einwerfen wollte, was wir auch nicht gesagt haben, es gab PowerBook-Updates. Ja. Also MacBook Pro heißen sie jetzt und nur die Retina-Seite, aber die gab's. Ja. Weil natürlich, ich habe noch schnellere Haswell-CPUs, ansonsten kurz nicht viel als Neues. Mehr als zwei Wochen, nachdem ich mir meinen Top ausgeschaltetes gekauft habe, gab es die Updates, weil zwei Wochen ist so auch die Schranke, bei der man dann was wieder günstiger kriegt, also ein bisschen Geld zurück vom Apple Store. Macht aber nichts, weil keine neue Grafikkarte drin und ansonsten nur ein bisschen schneller. Insofern aber kannst du nicht so schlecht drauf. Fernabsatz war ein Dingsgesetz technisch. Oh, ja. Also nee, es beweist auf jeden Fall, du hast keine Insider-Knowledge yet. Ja, ja. Vielen Dank, insofern. Meine Damen und Herren. Ja. Ja. Gut, und damit schließen wir diese Woche den Podcast. Wir müssen schließlich noch ein Spiel submitten in den App Store. Ja, an dieser Stelle noch ein Gruß an Manu spielt und ich hoffe, jetzt bist du schon eingeschlafen. Ja, mit der Rules-Musik beschließen wir diesen beschaulichen, fast eingeschlafenen Podcast. Tschüss, tschüss. Servus. Servus. Listen to me, he said. It's love, yes, it's love. That's what he said. It's love, yes, it's love. That's the magic. It's love, yes, it's love. Because love is the most powerful. I said to Mama, that can't be enough. Did Papa be riddled with the power of love? Yes, sweet boy, it's totally true. Love can do a thing no other magic can do, she said.